schlecht, verteilt sie Laune, aber vorprogrammiert. Die Mundwinkel hängen und der Alter Schimmel passiert. Das Kühle nach dem Fahrrad sitzt sie nach frischer Luft und man riecht schon lang den schönen Frühlingsduft. Der regelt sich schon hoch, sobald es warm ist, kommt man sich dann schon am Bahnhofsgeruch. Im Kiosk gibt es Kohle nur mit Angeboten, es gibt leckeres Gegrilltes und Abendbrot. Denn wir wollen Sommer, Sonne, Sommer und ein Bier in der Hand. Mit unseren Freunden fahren wir nach zum Badestrand. Denn bei Sommer, Sonne, Sommer und ein Bier in der Hand trinken wir die ganze schlechte Laune gegen die Bahn. Sommer, Sonne, Bier, oh, oh, oh. Sommer, Sonne, Bier. Eine Sonne laufen, nur die Sonne mich war leider wieder ausverkauft. Mit dem Wasser als hin zu die Karre sicher zum Kai, weil lauter Mucke schwimmen und sie gab's im Freude herbei. Im Bikini drehen sie sich an ihren Handtüchern um. Ist doch besser als im Winter im Solarium. Bei unter Sonne schauen am Abend schon die Nacht vorbei. Dies Gefühl, als hat man hier mit uns unendlich frei. Unser Freund fahren wir nach zum Badestrand. Denn bei Sommer, Sonne, Sommer und ein Bier in der Hand drängen wir die ganze schlechte Laune in die Bahn. Sommer, Sonne, Bier, oh, oh. Sommer, Sonne, Bier. Schlechte Laune gegen die Wand. Sommer, Sonne, Bier, oh.